Wenn die Welt aus den Fugen gerät. Vollkommen im Großen wie im Kleinen, beispielsweise der Kleinstadt in Minnesota. Dass du uns alles erzählst. Komm schon, da waren noch mehr Leute mit bemalten Gesichtern. Warum sagst du nicht, dass es so war? Dass es so war mit den satanischen Ritualen, mit all dem, was die Stadt in Angst versetzt, seitdem Angela offenbarte, was ihre Familie mit ihr getrieben hat. Dann tauchen noch alte FBI-Akten auf. Ein satanistischer Zirkel. Die haben schon seit 7 Jahren den Verdacht. Detective Bruce Kanner, Ethan Hawke, begibt sich in Alejandro Amenabas Film Regression zusammen mit dem Psychologen Professor Raines auf die Suche nach den Beweisen für Angelas Behauptung und tritt so heran an die verstörenden Abgründe hinter der Fassade dieser Kleinstadt. Sie sehen nicht gut aus. Wissen Sie, bei diesem Fall habe ich das Gefühl... Was? Keine Ahnung. Oder ist doch alles ganz anders? Dass wir unserem Blick auf die Realität kaum noch trauen können. Für diese Erkenntnis hat sich Alejandro Amenaba bereits mit seinen wunderschönen Filmen Open Your Eyes und The Others empfohlen. Auch in Regression stellt sich die Frage, ob das, was Angela, irgendwo zwischen Unschuldsengel und femme fatale Emma Watson, ob das, was Angela enthüllt, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Es ist ein Strudel von Verunsicherung und Angst, in den die Figuren in diesem Film fallen. Und Amenaba dreht die Spannungsschraube immer stärker an, was ihm mit seinen großartigen Schauspielern auch gelingt. Um dann allerdings der Wermutstropfen bei diesem Film ein wenig zu banal zum Ende zu kommen. Dieses ewige nach einer wahren Geschichte ist für viele Filmemacher auch, wie hier in Regression für einen Amenaba, ein Gefängnis. Regression von Alejandro Amenaba, widersprüchlich, trotzdem empfehlenswert. Noch eine Geschichte aus einer Welt, die aus der Ordnung gefallen und aus den Fugen geraten ist. Sag uns einfach die Wahrheit. Das wäre was, wenn's noch darum ginge und um solide Polizeiarbeit bei der Suche nach dem Drogenboss. Ihn zu finden wäre so, als würden wir einen Impfstoff entdecken. Sicario spielt im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko, da, wo die Drogen vom Süden in den Norden gelangen und die Drogenkartelle das Leben beherrschen. Kates Kollege, der Latino-Agent, der alles weiß über die Kartelle, er ist sehr zwielichtig. Für wen arbeiten Sie jetzt? Ich gehe, wohin man mich schickt. Das wird eine der Lügen sein, auf die Emily Blunt als FBI-Agentin in Denis Villeneuves Drogenthriller Sicario hereinfallen wird im Mexiko der Kartelle. Sie wird sich verheddern im Gestrüpp aus Lügen, Verrat, politischen und den Interessen der Macht. Das Ganze blutig garniert mit archaischer Rachsucht. Was ihr der unheimliche Kollege Benicio del Toro prognostiziert hatte. Nichts ergibt einen Sinn für ihre amerikanischen Ohren. Sicario ist verstörend, weil Villeneuve im Genre des Drogenthrillers, genau wie die neue Netflix-Serie Narcos, durchdekliniert, was es bedeutet, wenn der Staat implodiert und die Gesellschaft in einen mittelalterlichen Gewaltzustand zurückfällt, in dem Drogenlords, die Polizei und Politik gekauft haben, das Land übernehmen. Literarisch hat Don Winslow das in seinem Doku-Roman »Das Kartell« als Albtraum beschrieben. Die gleiche Stimmung herrscht auch in Sicario. Sicario von Denis Villeneuve, empfehlenswert. Doch der Gangsterfilm, / Drogenthriller, sie gewinnen ihre Faszination immer auch durch die klammheimliche Identifikation mit dem Bösen. Denn wer kann sich mit Verlaub dem Morbiden eines Benicio del Toro als zwielichtigem Agenten wie in Sicario entziehen? Dieses wohlige Spielfilm-Schaudern gönnt uns Cartelland nicht. Matthew Heinemanns Dokumentation, die ab Anfang nächster Woche als Video on Demand zu sehen ist, porträtiert private paramilitärische Bürgerwehren auf der US-Seite der Grenze und auf der anderen Seite die sogenannten Autodefensas. Das sind bewaffnete mexikanische Bürgerwehren, die gegen die Kartelle kämpfen, weil es keinen Staat mehr gibt, der ihre Gemeinden schützt. Cartelland beobachtet präzise, aber auch gnadenlos, wie auch diese Autodefensas jegliche Moral abwerfen. Am Anfang sind ihre Motive ehrenwert, dann verflüchtigen die sich in diesem Land ohne staatliche Ordnung. Wenn Cartelland das Haus zeigt, in dem Bürgerwehren Kartellmitglieder prügeln und foltern, man hört nur die Schreie, das ist ein Blick in die Hölle. Am Ende dieser Dokumentation lauert die brutale Logik, dass die Drogenkartelle die Autodefensas von Anfang an unterwandert hatten. Und ein Drogenkoch bringt in ein paar Sätzen die politische Ökonomie des Drogenkrieges auf den Punkt. Das meiste von dem Stoff wird in den Staaten verkauft. Klar wissen wir, welchen Schaden wir dort damit anrichten. Aber was sollen wir tun? Wir sind arme Schlucker. Cartelland von Matthew Heinemann, verstörend, herausragend.